wenn die Spatzen früh am Morgen zwitschern vor ihr Lied, steh ich munter auf und ich pfeife mit. Wer morgen froh beginnt, hör, was ich dir sag, dem ist jeder Tag ein Feiertag. Liebes Mädel, sprich, ist das was für dich? Bist du eine Frohnatur wie ich? Kannst du pfeifen, Johanna? Gewiss kann ich das. Pfeife weiter, Johanna, dein Pfeifen macht Spaß. Deine Lippen sind purpurn und deine Wangen rund. Mädel, was hast du für einen wunderschönen Mund? Kannst du pfeifen, Johanna? Gewiss kann ich das. Wer nicht musikalisch ist, hat wenig von der Welt, weil doch die Musik fröhlich uns erhält. Wer ein kleines Liedel kennt und singt es einfach so, bleibt am Morgen und am Abend froh. So ein kleines Lied singt ein jeder mit. Tja, was wär das Leben ohne Lied? Kannst du singen, Johanna? Gewiss kann ich das. Singe weiter, Johanna, dein Singen macht Spaß. Deine Lippen sind purpurn und deine Wangen rund. Mädel, was hast du für einen wunderschönen Mund? Kannst du singen, Johanna? Gewiss kann ich das. Doch das Schönste, ach Johanna, weißt du, was das ist? Das ist der Moment, wo mich eine küsst. Denn die Liebe, ach Johanna, liegt mir schon im Blut. Und das Küssen müssen tut mir gut. Kennst du denn nicht auch diesen schönen Brauch? Alles andere ist doch Schall und Rauch. Kannst du küssen, Johanna? Gewiss kann ich das. Küsse weiter, Johanna, dein Küssen macht Spaß. Deine Lippen sind purpurn und deine Wangen rund. Mädel, was hast du für einen wunderschönen Mund? Kannst du küssen, Johanna? Gewiss kann ich das. Lippen sind purpurn und deine Wangen rund. Mädel, was hast du für einen wunderschönen Mund?